tausend Jahre und die Welt ist wie sie war. 2000 Jahre unveränderte Gefahr. 2000 Jahre und keiner, der uns hört. 2000 Jahre in einem Augenblick zerstört. Und die Asche ist noch heiß. 2000